Erste alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sagten, wir sind dein eigenes Volk, deine Familie. Zweiter sie erinnerten ihn daran, dass er schon lange, als Saul noch König war, das Volk Israel in den Kampf geführt und wieder zurückgebracht hatte. Außerdem hatte Gott ihm versprochen, du sollst mein Volk Israel führen und ihr Anführer sein. Dritter deshalb kamen alle wichtigen Männer Israels zum König nach Hebron. Dort schloss König David vor Gott einen Bund mit ihnen, und danach salbten sie David zum König über ganz Israel. Vierter David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte insgesamt 40 Jahre lang. Fünfter in Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate nur über Juda. Danach regierte er 33 Jahre lang in Jerusalem über ganz Israel und Juda. Sechster, als der König mit seinen Männern nach Jerusalem zog, um gegen die Jebusiter zu kämpfen, die dort lebten, sagten diese zu David, du wirst hier nicht hereinkommen. Sogar Blinde und Lahme können dich vertreiben. Damit wollten sie sagen, dass David die Stadt nicht erobern würde. Siebter, aber David eroberte die Festung Zion, die später Stadt Davids genannt wurde. Achter, an diesem Tag sagte David, jeder, der die Jebusiter besiegt, soll auch die Blinden und Lahmen angreifen, die David nicht mag. Deshalb sagt man, ein Blinder und Lahmer darf nicht ins Haus kommen. Neunter, danach ließ sich David in der Festung nieder und nannte sie Stadt Davids. Er baute auch Befestigungen rundherum, beginnend beim Millo. Zehnter, David wurde immer mächtiger, denn der Herr, der Gott der Heere, war mit ihm. Elfter, Hiram, der König von Tyrus, schickte Boten zu David. Sie brachten Zedernholz mit und auch Zimmerleute und Steinmetze, damit sie David einen Palast bauten. Zwölfter, so erkannte David, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt hatte und dass er sein Königreich wegen seines Volkes Israel groß gemacht hatte. Dreizehnter, nachdem David von Hebron nach Jerusalem gezogen war, nahm er sich dort noch weitere Nebenfrauen und Frauen. Ihm wurden auch weitere Söhne und Töchter geboren. 14. Dies sind die Namen der Kinder, die ihm in Jerusalem geboren wurden, Schamwa, Schobab, Nathan, Salomo, 15. Jipha, Elisua, Nefek, Jafia, 16. Elishama, Beljada und Eliphelet. 17. Als die Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, zogen sie alle aus, um David gefangen zu nehmen. Aber David erfuhr davon und zog sich in eine Festung zurück. 18. Die Philister waren in das Land eingedrungen und hatten sich in der Ebene Rephim ausgebreitet. 19. David fragte den Herrn, soll ich gegen die Philister kämpfen? Wirst du sie mir in die Hände geben? Der Herr antwortete David, ja, denn ich werde die Philister sicher in deine Hände geben. 20. Daraufhin zog David nach Baal-Perazim. Als er die Philister dort besiegt hatte, rief er aus, der Herr hat meine Feinde vor mir durchbrochen wie eine Flut. Deshalb nannte man diesen Ort Baal-Perazim. 21. Die Philister ließen ihre Götzenbilder dort zurück und David und seine Männer nahmen sie mit. 22. Aber die Philister griffen noch einmal an und breiteten sich wieder in der Ebene Rephim aus. 23. Als David den Herrn erneut fragte, antwortete dieser, geh nicht direkt gegen sie vor. Umgehe sie und greife sie von hinten aus dem Bagagehölz an. 24. Wenn du aber ein Geräusch hörst, als ob jemand in den Baumwipfeln des Bagagehölzes geht, dann greife sofort an. Denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, um das Lager der Philister zu besiegen. 25. David tat genau das, was der Herr ihm befohlen hatte, und besiegte die Philister von Gibeon bis nach Geser.